Wir sind heute nochmals in der Predigtreihe im Offenbarung Kapitel 2 und 3. Und das war eine Zeit gewesen, in der die Christen brutal und systematisch verfolgt wurden. Und Jesus hat dann 7 Briefe an 7 Gemeinden geschrieben, die aber natürlich letzten Endes für alle Christen weltweit sind, zu allen Zeiten. Ich lese aus dem Kapitel 3 die Verse 1 bis 6. Heute kommt der drittletzte Brief von Jesus, der Brief an die Gemeinde in Sardes. Schreibe an den Engel der Gemeinde in Sardes, der, bei dem die 7 Geister Gottes sind und der die 7 Sterne in seiner Hand hält, lässt der Gemeinde sagen: Ich weiß, wie du lebst und was du tust. Du stehst im Ruf, eine lebendige Gemeinde zu sein, aber in Wirklichkeit bist du tot. Wach auf und stärke, was noch am Leben ist, damit es nicht auch stirbt. Denn ich musste feststellen, dass das, was du tust, nicht vor meinem Gott bestehen kann. Erinnerst du dich nicht, wie bereitwillig du das Evangelium aufnahmst und auf seine Botschaft hörtest? Richte dich wieder nach meinem Wort und kehre um. Wenn du jedoch weiterhin schläfst, werde ich dich wie ein Dieb überraschen und zu einem Zeitpunkt kommen, an dem du nicht mit mir rechnest. Aber es gibt bei euch in Sardes einige, die ihre Kleidung oder ihre Kleider nicht beschmutzt haben. Sie werden einmal in weißen Festgewändern im Triumphzug neben mir hergehen. Sie sind es wert. Jedem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, wird ein weißes Festgewand angelegt werden. Und ich werde seinen Namen nicht aus dem Buch des Lebens streichen, sondern mich vor meinem Vater und seinen Engeln zu ihm bekennen. Wer bereit ist zu hören, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Lass uns noch beten. Vater, wir danken dir sehr, dass du auch unsere Situation hier ganz genau kennst als Gemeinde, aber auch von jedem Einzelnen. Und wir danken dir, dass diese lebendigen Worte von dir, Gottes Worte, Herr Jesus Christus, dass sie hineinsprechen in unser Leben, in unseren Alltag. Und da möchten wir dich bitten, dass du genau das tust jetzt mit deinem Heiligen Geist. Danke, Herr Jesus Christus, für deine unbeschreiblich große Liebe. Amen. Wie gesagt, nochmals in der Offenbarung, der Brief an die Gemeinde in Sardes. Und Jesus, das hatten wir schon gehört, sagt auch von sich selber, dass er das A und das O ist. Das heißt, er ist das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Jesus sagt auch in der Offenbarung, er ist der Allmächtige. Er sagt auch, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Und ganz am Ende in der Offenbarung sagt Jesus auch, beziehungsweise im Moment im Kapitel 1 sogar sagt er das, dass er die Schlüssel des Todes und der Hölle hat. Und warum erwähne ich das? Das sagt er unter anderem deshalb, weil er dir und mir sagen will, hör zu. Die Worte von Jesus Christus sind wichtig. Ich weiß, es gibt viele Stimmen hier in dieser Welt, aber es ist wichtig, dass du auf die Stimme von Jesus hörst. Und so sagt er hier im Vers 1 zu den Christen in Sardes, zu der Gemeinde in Sardes, ich weiß ganz genau, wie du lebst und was du tust. Und interessant hier bei diesem Brief, anders als bei den meisten anderen Briefen, sagt er nicht am Anfang so eine ganze Latte von verschiedenen Punkten, dass er sagt, das ist wirklich gut bei dir und das ist gut und das ist sehr gut. Bei der Gemeinde in Sardes sagt er nur, ich weiß, wie du lebst und was du tust. Und dann kommt gleich eine Kritik. Dann kommt gleich etwas, wo wirklich Lebensveränderung notwendig ist. Und wir schauen uns heute Morgen 4 Hauptpunkte an. Zunächst mal schauen wir uns den Hauptpunkt an, dass es heißt, du stehst im Ruf, eine lebendige Gemeinde zu sein, aber in Wirklichkeit bist du tot. Vers 1, du stehst im Ruf, eine lebendige Gemeinde zu sein, aber in Wirklichkeit bist du tot. Und dann der zweite Hauptpunkt, richte dich wieder nach meinem Wort und kehre um. Vers 3, richte dich wieder nach meinem Wort und kehre um. Drittens dann, im Alltag des Evangeliums zu leben. Und viertens, wiege dich nicht in Sicherheit. Sei vorsichtig, beziehungsweise hier habe ich geschrieben, wiege dich nicht in falscher Sicherheit. Zunächst mal zum ersten Punkt. Du stehst im Ruf, eine lebendige Gemeinde zu sein, aber in Wirklichkeit bist du tot. Das heißt, das ist eine Gemeinde, die hoch angesehen ist. Wo wirklich gesagt wird, Mensch, das ist so eine richtig gute, lebendige Gemeinde. Und wir wissen vom Vers 3 hier, dass es eine Zeit gab, zu der in Sardes tatsächlich das Evangelium von Jesus Christus verkündigt worden ist. Ich lese mal aus Vers 3 nochmals. Erinnerst du dich nicht, wie bereitwillig du das Evangelium aufnahmst und auf seine Botschaft hörtest? Das heißt, das Evangelium ist dort in der Vergangenheit schon mal so richtig schön gepredigt, geglaubt und auch gelebt worden. Aber jetzt der Punkt von Jesus. Es reicht nicht, irgendwann mal einen Anfang gemacht zu haben mit Jesus. Wichtig ist auch, wie du heute lebst und wie du morgen lebst. Ob du wirklich mit Jesus und dem biblischen Evangelium lebst, ob das deinen Alltag prägt oder nicht. Das ist sehr entscheidend. Und hier wird jetzt geschrieben von einer Gemeinde in Sardes, die diesen Ruf hat, dass sie sehr lebendig sind, also wirklich sehr gut, sehr positiv angesehen ist. Und man könnte jetzt einfach sagen, naja, das war halt früher einmal eine gute Gemeinde und die leben sozusagen noch von ihrer tollen Geschichte, von dem Ruf. Aber ich glaube nicht, dass wir es uns so leicht machen können. Ich glaube, was Jesus hier auch sagt, ist, es kann sein, dass eine Gemeinde in unseren Augen lebendig und gut und toll aussieht, aber Jesus Christus hat andere Maßstäbe. Und da bringe ich euch mal 5 Beispiele. Das eine ist, der erste Punkt ist, stellt euch mal heute hier vor, egal ob es jetzt in München ist oder irgendwo in der weiten Welt, eine Gemeinde, zu der sehr viele Menschen kommen. Und es ist zunächst mal was Tolles. Der Timon hat vorhin zu Recht für Erweckung gebetet. Was ist denn Erweckung überhaupt? Erweckung ist, dass im Prinzip eine numerisch große Anzahl von Menschen wirklich zum Glauben an Jesus Christus kommen und wirklich erkennen, wer Jesus ist. Und Jesus lieben und sagen, für diesen Jesus Christus möchte ich wirklich mein Leben einsetzen. Was für ein großartiger Gott. Und es ist toll, wenn numerisch, zahlenmäßig viele Menschen zum Glauben kommen. Und wirklich die Liebe und Gnade Gottes viele Menschen erreicht. Aber Jesus sagt hier auch, allein deswegen, weil in einer Gemeinde sehr viele Menschen kommen, heißt in meinen Augen von Jesus Christus nicht, dass es lebendig ist. Jesus sagt, es kann eine tote Gemeinde sein. Das ist genau das, was wir vorhin gelesen haben, beziehungsweise was der Timon uns vorgelesen hat aus dem Galaterbrief. Ich lese nochmals einen kurzen Ausschnitt daraus, Galater 1, Vers 6 und 7. Ich wundere mich, wie schnell ihr euch von dem abwendet, der euch zum Glauben gerufen hat. Durch Christus hat er euch seine Gnade erwiesen und ihr kehrt ihm den Rücken und wendet euch einem anderen Evangelium zu. Dabei gibt es doch überhaupt kein anderes Evangelium. Es ist nur so, dass gewisse Leute euch in Verwirrung stürzen, weil sie versuchen, das Evangelium von Christus auf den Kopf zu stellen. Das heißt, es ist immer die Gefahr da, dass Menschen auch in Gemeinden weggehen wollen vom biblischen Jesus Christus, vom biblischen Evangelium. Und das kann auch in Gemeinden passieren. Und das ist auch wichtig, dagegen zu beten, dass wirklich in Gemeinden der echte Jesus, der biblische Jesus gepredigt wird und auch das biblische Evangelium. Alles andere bringt nichts. Jesus sagt ganz klare Worte. Er sagt, ansonsten bist du tot. Ansonsten bist du tot. Und bitte jetzt nicht missverstehen. Natürlich sollen wir für viele Menschen beten. Betet auch mit Namen für Menschen, ladet sie ein zum Gottesdienst, erzählt ihnen von Jesus. Das ist großartig, wenn wirklich viele Menschen zum Glauben an Jesus kommen dürfen. Aber wie gesagt, Jesus sagt, das, was dann dort gelehrt, gepredigt, geglaubt und gelebt wird, das muss wirklich der biblische Jesus und das biblische Evangelium sein. Ich gebe euch ein klassisches Beispiel, was wir heute in der westlichen Welt haben, was das Typische ist, wo man eben vom biblischen Evangelium weggegangen ist und Jesus dann sagt, ihr seid tot. Das Wohlstandsevangelium, auf Englisch Health and Wealth Gospel. Natürlich, Jesus liebt dich und mich und Jesus heilt auch immer wieder und er sorgt auch für uns finanziell. Aber wenn das dein Fokus ist, dann hast du nicht den biblischen Fokus. Dann hast du nicht das, was Jesus Christus für ihn wirklich im Mittelpunkt steht. Und das ist ein klassisches Beispiel. Und deswegen, da können Tausende von Menschen hinrennen und Jesus Christus sagt, in meinen Augen bist du keine lebendige Gemeinde, du bist tot. Das heißt auch für uns als Gemeinde, wichtig dafür zu beten, dass wir immer wirklich beim biblischen Jesus und beim biblischen Evangelium bleiben. Ein zweites Beispiel ist Musik. Natürlich wollen wir tolle Musik. Vielen Dank an alle, die sich so großartig einbringen im Gottesdienst. Wir wollen natürlich auch emotional ansprechende Musik, ist doch keine Frage. Wir wollen berührt sein. Wir wollen wirklich sagen, wow, grandios. Aber der Punkt ist der, sagt Jesus wiederum, wenn es nur einfach super Musik ist, wo die Menschen total begeistert, bewegt sind, sagen, wow, wow, was für ein emotionales Gefühl und Erlebnis. Aber wenn beispielsweise in den Liedtexten es nicht zentral um das Evangelium von Jesus Christus geht, wenn letzten Endes nicht Jesus Christus wirklich groß gemacht wird, ein Gottesdienst ist nicht irgendwie einfach nur aus Spaß oder wie auch immer, sondern ein Gottesdienst ist in allererster Linie dafür da, dass wir den dreieinigen Gott und natürlich zentral Jesus Christus wirklich erhöhen. Das heißt, guter Lobpreis heißt automatisch, biblisch gesehen, auch, dass wir wirklich sagen, Jesus, du bist so ein Heiliger, so ein Grandioser, so ein wunderbarer Gott. Dir gebührt wirklich die Ehre. Das heißt auch für die Musiker, die Sänger von vorne, wir machen keine Show hier. Es geht nicht um eine Show. Wir wollen nicht Menschen beeindrucken. Wir wollen einfach sagen, Gott, du bist großartig. Dich wollen wir anbeten. Wir nehmen das vorne weg, was wir auch im Himmel in der Ewigkeit machen werden. Und bitte nicht missverstehen, wir wollen ganz tolle, auch emotional ansprechende Musik und Lobpreis. Aber Jesus sagt, wenn ich Jesus Christus nicht zentral im Lobpreis drin bin, das kann alle möglichen Leute begeistern, aber wenn ich und mein biblisches Evangelium nicht mittendrin ist, sagt Jesus knallhart, es tut mir leid, ihr seid eine tote Gemeinde. Oder anderes Beispiel, es kann sein, dass eine Gemeinde ein grandioses Gebäude hat. Ich weiß, manche von euch lieben so richtig schöne alte Kirchen, tolle Fenster, ein super Akustik. Du kannst als Gemeinde das tollste Gebäude haben. Oder ich kenne einige Gemeinden, die haben für die Kinderzeit, die haben Millionen ausgegeben für die Kinderzeit. Die haben grandiose Räumlichkeiten, die haben Spielsachen. Da möchte natürlich jedes Kind hin. Und bitte nicht missverstehen, toll, wenn Gott uns irgendwann auch ein eigenes tolles Gebäude schenkt und wir das wirklich zur Ehre Gottes einsetzen. Aber Jesus sagt, allein ein tolles Gebäude ist nicht das Zentrale. Selbst wenn viele Menschen hingehen und die ganzen Spielzeuge und alles benutzen und genießen, es geht darum, steht wirklich das biblische Evangelium, steht der echte Jesus Christus hier im Mittelpunkt? Oder ich kann mich auch an einige Gemeinden erinnern, beispielsweise in Tallinn in Estland. Da gibt es einige Kirchengemeinden, die hat Gott in seiner Geschichte ganz toll benutzt, unter anderem in der Zeit des Nationalsozialismus. Das sind heute Museen. Das heißt, wenn eine Gemeinde sich ausruht auf das, wie sie in der Vergangenheit benutzt worden ist, das bringt gar nichts. Natürlich sind wir dankbar für das, wie Jesus eine Gemeinde benutzt hat in der Vergangenheit. Aber wichtig ist, stehen wir auch heute und stehen wir auch morgen und auch in 50 Jahren hin für den biblischen Jesus und das biblische Evangelium. Oder ein letztes Beispiel, wenn eine Gemeinde sich sehr einsetzt für arme Menschen oder für Flüchtlinge, natürlich ist das biblisch, natürlich ist es gut, aber der Punkt ist der, wenn inmitten von all den Geschäftigkeiten, in all dem, was gemacht wird für Flüchtlinge und Arme, wenn nicht mehr der Fokus ist auf dem biblischen Evangelium wirklich die Notwendigkeit, dass Sünden vergeben werden, dass wir Gnade, Vergebung, Liebe bei Gott finden und bekommen, dann sagt Jesus selbst zu so einer Gemeinde, du bist in Wirklichkeit tot. Und es sind natürlich sehr harte Worte von Jesus Christus, aber sie sind wichtig, weil sie helfen dir und mir und auch uns als Gemeinde zu wissen, worauf kommt es denn wirklich an? Und deswegen der zweite Hauptpunkt, richte dich wieder nach meinem Wort und kehre um. Richte dich wieder nach meinem Wort und kehre um. So heißt es hier im Vers 2, denn ich, und erinnert euch, das ist Jesus, der hier spricht, denn ich musste feststellen, dass das, was du tust, nicht vor meinem Gott bestehen kann. Er meint damit natürlich Gott, den Vater. Denn ich musste feststellen, dass das, was du tust, vor meinem Gott nicht bestehen kann. Und ich gehe jetzt mal weg von der Gemeinde, ich gehe jetzt mal runter auf dich und mich im Einzelleben. Selbst deine und meine besten Taten, wirklich an den allerbesten Tagen deines Lebens, wo du wirklich ganz tolle, gute Sachen tust. Die besten Taten deines Lebens werden nicht dazu beitragen, dass du vor dem heiligen Gott Jesus Christus bestehen kannst. Warum? Weil Jesus Christus komplett, vollkommen heilig ist und selbst deine und meine besten Taten sind nicht 100% komplett geheiligt. Da kann immer noch irgendetwas dabei sein, wie im Sinne, ich möchte auch von den anderen Leuten toll angesehen werden oder ich möchte einfach ein gutes Gewissen haben oder was auch immer die Motivation ist. Und Jesus sagt hier in diesem Brief an die Gemeinde in Sardes auch, du kannst mich nicht äußerlich täuschen. Das, was in den Augen der Menschen teilweise ganz groß angesehen wird, man sagt, wow, grandios, toll, Jesus Christus schaut genau mittendurch und sagt, ich schaue genau auf das Zentrale. Und was ist das Zentrale? Ich habe schon gesagt, natürlich ist es der biblische, der echte Jesus und das biblische Evangelium. Und was ist es überhaupt? Das ist genau das, was wir als Gemeinde als erste Säule haben. Als erste Säule von 5 Säulen. Timon hat es vorhin gesagt, Gospel ist das englische Wort für Evangelium. Deswegen heißen wir Gospel Church München, weil es für Jesus Christus das absolut Zentrale ist. Ich lese mal einen Ausschnitt vor von dem, was wir auf unserer Webseite haben zur ersten Säule. Wir alle sind lange nicht so perfekt und haben mehr Sünde in unserem Leben, als wir es uns jemals vorstellen können. Die gute Nachricht, beziehungsweise man kann hier sagen, das biblische Evangelium ist jedoch, dass wir von Gott mehr geliebt und angenommen sein können, als wir es uns jemals hätten träumen lassen, da Jesus Christus für unsere Sünden gestorben und auferstanden ist. Und das ist das ganz, ganz Zentrale. Das heißt, dass du und ich in der Gnade Gottes, dass die Augen geöffnet werden, dass du und ich erkennen und auch wirklich eingestehen und sagen, jawohl, ich mag zwar toll sein, aber ich bin nicht so vollkommen, wie ich manchmal gedacht habe. Ich bin durch und durch, das trifft auch für euren Pastor zu, ein Sünder. Und ich bin absolut angewiesen auf die Gnade Gottes. Es ist allein die rettende Gnade Gottes, allein das, was Jesus Christus stellvertretend am Kreuz getan hat, in seinem Tod, in seiner Auferstehung, das ist das Einzige, was Steffen Müller und auch dich, wenn du an Jesus Christus glaubst, letzten Endes vor dem heiligen Gott in der Ewigkeit wirklich bestehen lässt. Und bitte nicht missverstehen, ich glaube, dass ich in der Gnade Gottes viele tolle Werke tue. Ich glaube, dass ich in der Gnade Gottes ein erstaunlich geheiligter Mann bin. Und trotzdem, mit all dem zusammengenommen, werde ich nicht vor Jesus Christus bestehen können. Und das ist bei dir genau das Gleiche. Allein das, was Jesus Christus getan hat, seine Liebe, sein Leben ohne jede Sünde, sein Tod am Kreuz stellvertretend und seine Auferstehung, allein seine Gerechtigkeit, die dir nur geschenkt werden kann zu 100%. Und lass uns das ein bisschen anwenden jetzt auf den Alltag. Der dritte Hauptpunkt, im Alltag das Evangelium leben. Du sagst, das ist vielleicht schön und gut für die Gemeinde, aber was heißt es bitte schön für mich im Alltag? Im Alltag das Evangelium leben. Das heißt unter anderem, dass es natürlich leicht ist, beim anderen Dinge zu sehen, die nicht in Ordnung sind. Sei es bei der Arbeit, sei es in der Familie, sei es unter Freunden. Das ist ziemlich leicht, beim anderen oder bei der anderen was zu sehen, was nicht in Ordnung ist. Für manche ist auch ziemlich leicht, dann relativ schnell zu kritisieren. Wenn du vom biblischen Evangelium, vom biblischen, vom echten Jesus Christus geprägt bist, und es ist auch ein Prozess, dass es immer mehr so wird in der Gnade Gottes, dann heißt evangeliumszentriert zu leben, unter anderem zu sagen, Moment mal, bevor ich jetzt irgendwie schlechte Gedanken über den oder die habe oder sogar den oder die anspreche, überlege ich mir erstmal selber, wo ich als Sünder vielleicht Dinge nicht so grandios mache. Oder wenn ich ein Stück weit einfach blind bin, ich bete auch, dass Jesus mir hilft, genau zu sehen, wo habe ich vielleicht Dinge in der Arbeit beigetragen, die einfach nicht so Jesus Christus wirklich verherrlicht haben. Oder unter Freunden, wirklich einfach mal einen Schritt zurückzunehmen und zu sagen, Moment mal, Evangelium, an das glaube ich ja. Ich glaube an den Jesus Christus und dieser Jesus sagt mir doch glatt, ich habe mehr Sünde, als ich es mir eigentlich vorstellen konnte. Das soll bitteschön jetzt nicht nur so ein frommes Gerede sein, sondern das sollen du und ich praktizieren. Das heißt, immer mal wieder einen Schritt zurücknehmen und sagen, okay, wo habe ich Steffen in der Freundschaft etwas nicht so toll getan? Jesus, öffne mir doch die Augen, dass ich merke, wo ich Dinge tue, die einfach selbstsüchtig sind oder die dir nicht so die Ehre geben. Und dann ist der zweite Schritt praktisch, das Evangelium zu leben, zu sagen, Herr Jesus, bitte vergib mir dafür und das schnell zu tun. Ich wundere mich manchmal, dass es dann ganz lange dauert. Jesus liebt dich doch. Du musst doch nicht in Angst zu Gott kommen, sondern im Gegenteil, das ist wie bei einem Vater mit kleinen Kindern oder Kindern generell. Ein Vater freut sich immer, wenn die Kinder zu ihm kommen. Ein echter Vater im biblischen Sinne, der wird seine Kinder lieben, selbst wenn sie wirklich Mist gemacht haben. Allein, dass das Kind zu einem kommt, das Vaterherz geht auf und freut sich. Das heißt, du hast Dinge getan, gedacht, gesagt, was auch immer, was nicht so grandios war, nicht so geheiligt. Renne schnell zu Jesus. Das ist doch ein Quatsch, das selber rumzutragen. Es zieht dich auch immer mehr runter in deiner Seele, in deinen Gedanken und so weiter. Schnell zu Jesus zu rennen und dann ihn um Vergebung zu bitten. Und wenn andere Menschen betroffen sind, auch wirklich das auszusprechen, zu sagen, kannst du mir bitte dafür vergeben? Und das ist wie so ein Katalysator für gute, gesunde, tiefe Beziehungen. Wenn wir das aussprechen, einfach sagen, es tut mir leid, ich habe dich damit verletzt, ich habe gesündigt und du kannst es doch tun. Warum? Weil Jesus Christus bereits dich zuerst geliebt hat, bereits für dich gestorben ist, bereits auferstanden ist. Du bist doch bei Jesus Christus schon vollkommen geliebt. Genau das gibt die Freiheit und das andere ist dann nicht nur um Vergebung zu bitten, sondern auch in der Kraft des Heiligen Geistes immer mehr Buße zu tun. Buße heißt griechisch im biblischen Sinne, ich bin in eine Richtung gegangen und ich habe erkannt, sie ist nicht richtig und gut. Und ich bitte Gott, mir zu helfen, wirklich mich umzudrehen und die andere Richtung runterzugehen, auch wenn ich es nicht hundertprozentig schaffe. Manchmal falle ich wieder, gehe ein bisschen in die Richtung und bitte Gott, hilf mir bitte wieder in die andere Richtung zu gehen. Aber ihr seht, es ist so Stück für Stück ein Prozess, wo man Jesus Christus ähnlicher wird. Ich sage jetzt mal, als ob da drüben die Christusähnlichkeit wäre. Das heißt aber nicht, dass ihr nicht Christus so ähnlich seid auf der Seite. Aber das ist Stück für Stück einfach ein Prozess, wie Gott wirkt. Und dann der dritte Punkt ist der, wenn ich wirklich über einen Zeitlang gemerkt habe, bei ihm oder bei ihr ist etwas nicht so gut, Sünde da, in ganz großer Demut und Liebe hinzugehen und ganz liebevoll das Gespräch zu suchen unter vier Augen. Und dann ist es aber auch wichtig, auch der Ton macht die Musik. Das ist wirklich wichtig. Eine Gemeinde, die geheiligt ist, die Jesus viel Ehre bringt, ist eine Gemeinde, die zunächst mal zutiefst ganz stark geprägt ist von der Liebe Gottes. Das ist eine heilige Liebe, etwas Grandioses. Und so sagt Gott dann auch im Kolosserbrief im Kapitel 3, Geschwister, also das heißt, es geht hier um Christen, Geschwister, ihr seid von Gott erwählt. Ihr habt das Große losgezogen. Gott hat gesagt, ich habe dich erwählt, du bist mein Kind, ich liebe dich. Ihr gehört zu seinem heiligen Volk. Ihr seid von Gott geliebt. Darum kleidet euch nun in tiefes Mitgefühl. in Freundlichkeit, Bescheidenheit, Rücksichtnahme und Geduld. Geht nachsichtig miteinander um und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Genauso wie der Herr euch vergeben hat, sollt auch ihr einander vergeben. Vor allem aber begleitet euch mit der Liebe, sie ist das Band, das euch zu einer vollkommenen Einheit zusammenschließt. Der Frieden, der von Christus kommt, regiere euer Herz und alles, was ihr tut. Als Glieder eines Leibes seid ihr dazu berufen, miteinander in diesem Frieden zu leben und seid voll Dankbarkeit gegenüber Gott. Das heißt, natürlich können du und ich, weil Jesus eben für dich und mich, wenn du an ihn glaubst, gestorben, auferstanden ist, wirklich nachsichtig, gnädig und voller Liebe miteinander umgehen. Und das ist toll, wenn du und ich, aber auch wir als Gemeinde von dieser Liebe von Jesus Christus immer mehr geprägt werden. Wenn neue Leute, die reinkommen, sagen, das sind Leute hier, die so einen festen Glauben an Jesus Christus haben. Die bauen wirklich ihr Leben komplett auf Jesus und seine Bibel. Der spielt nicht nur so eine Nebenrolle, sondern die bauen echt ihr Leben auf Jesus und auf das Evangelium. Und die vertrauen ihm. Die gehen wirklich auch Schritte im Glauben, aber die haben so eine herzliche Liebe untereinander. Die haben so eine herzliche Liebe für Menschen, die neu reinkommen, für Menschen, die draußen sind bei der Arbeit, dass die Menschen spüren und sehen, da ist etwas anderes. Und warum ist etwas anderes? Wegen diesem Jesus Christus, der gestorben und auferstanden ist und der aus Liebe für dich und mich gekommen ist. Und das führt uns zum vierten Punkt. Das heißt, wiege dich nicht in falscher Sicherheit. Sardes war eine Stadt gewesen, die geografisch auf einem hohen Berg gelegen ist. Aber nicht auf einem Berg, zu dem man einfach ganz lustig mal hochlaufen konnte, sondern Sardes war eine Stadt auf einem Berg, die von drei Seiten wirklich waren so richtige Felsen steil hinunter. Das heißt, es gab nur einen ganz schmalen Weg, über den man überhaupt nach Sardes gelangen konnte. Das war so eine Festung gewesen, die galt damals als unbezwingbar. Also diesen kleinen Landweg, auf dem man alleine nach Sardes kommen konnte, das war relativ leicht, den zu bewachen und zu beschützen. Sardes galt als unbezwingbar. Aber im Jahr 549 vor Christus und im Jahr 218 vor Christus, beide Male ist Sardes eingenommen worden. Warum? Weil sie sich in falscher Sicherheit gewogen haben. Die haben nachts einfach geschlafen, die haben nicht aufgepasst. Diesen kleinen Weg, das war der einzige Zugang, den haben sie nicht mehr beschützt. Und Jesus Christus sagt mit diesem Brief an die Gemeinde in Sardes, nicht nur an die Christen dort, sondern auch an dich und an mich und an die Christen weltweit heutzutage, heißt es hier im Vers 2, wach auf und stärke, was noch am Leben ist, damit es nicht auch stirbt. Das heißt, du und ich sollen uns immer wieder fragen und auch wir als Gemeinde, sind wir noch richtig ausgerichtet auf den biblischen Jesus Christus und das echte, wahre biblische Evangelium? Oder sind da andere menschliche Sachen hineingekommen, weil wir wissen, dass sie beliebt sind? Und so sagt Jesus, wach auf und stärke, was noch am Leben ist, damit es nicht auch stirbt. Wenn du merkst oder wenn eine Gemeinde merkt, wir sind einfach ein Stück weit vom Weg abgekommen. Und dann sagt er im Vers 4, und das bezieht sich natürlich auch bewusst hier auf Sardes und auch auf diese Lage, diese scheinbar unbezwingbare Festung, da heißt es im Vers 3 dann, wenn du jedoch weiterhin schläfst, werde ich dich wie ein Dieb überraschen und zu einem Zeitpunkt kommen, an dem du nicht mit mir rechnest. Das ist genau das, was denen in Sardes passiert ist. Die haben gedacht, wir sind sicher aufgrund ihrer Lage und haben sich gewaltig getäuscht. Und so sagt es Jesus Christus auch. Er sagt, du kannst mich nicht täuschen. Ich sehe ganz genau in dein Herz, ich weiß genau, was Sache ist. Und das Tolle ist, wenn du auf Jesus Christus vertraust, das ist wirklich in diese Welt, in diesem Leben die einzige absolute Sicherheit, die einzige Gewissheit, dass du wissen kannst, ich kann vor dem lebendigen Gott wirklich bestehen. Und ich habe das schon im Heute und im Hier und Jetzt. Das heißt, auch all die Ängste, die wir haben, spielen nicht mehr so eine große Rolle. Wenn du an diesen biblischen Jesus glaubst, an das Evangelium, wie es tatsächlich biblisch ist, dann weißt du, auch wenn ich ein Sünder bin, ich bin für immer von diesem lebendigen Gott geliebt. Das, was ich an Mist gebaut habe, es ist mir komplett vergeben. Es muss mich nicht mehr irgendwie beeinträchtigen oder runterziehen. Aber das spornt dich und mich natürlich auch an zu sagen, und jetzt erst recht, Jesus, will ich für dich leben. Ich will mich für dich hingeben. Und so heißt es dann auch hier im Vers 4 und 5, aber es gibt bei euch in Sardes einige, beziehungsweise wörtlich heißt es, einige wenige Namen. Also es gab ein paar echte Christen, die am biblischen Evangelium festgehalten hatten. Aber es gibt bei euch in Sardes einige wenige Namen, die ihre Kleider nicht beschmutzt haben. Sie werden einmal in weißen Festgewändern im Triumphzug neben mir hergehen. Sie sind es wert. Christen, die eben mit dem Evangelium gelebt haben, an Jesus geglaubt. Und dann Vers 5, jedem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, wird ein weißes Festgewand angelegt werden und ich werde seinen Namen nicht aus dem Buch des Lebens streichen, sondern mich vor meinem Vater und seinen Engeln zu ihm bekennen. Ich weiß nicht, ob du schon mal darüber nachgedacht hast, wie das ist am Ende der Zeit, wenn wirklich alle Menschen vor Jesus Christus erscheinen und wirklich dastehen und Jesus Christus wirklich Recht spricht. Und wenn du an Jesus glaubst, du kannst dich freuen, du darfst wissen, dass Jesus Christus mit Namen sich für dich bekennen wird, wirklich hinstehen wird für dich. Das heißt, du musst keinerlei Angst davor haben. Aber du kannst einen gewaltigen Respekt und Ehrfurcht haben. Wirklich zu wissen, in der Ewigkeit darf ich wissen, dieser Jesus Christus wird für mich, in meinem Fall Steffen Müller, hinstehen. Er wird komplett hinstehen und sagen, alles sehr, sehr gut, lieber Vater, Gott der Vater, weil ich mein Leben, mein Blut für diesen Steffen Müller gegeben habe. Was für eine Freude, was für einen Frieden, was für eine Sicherheit es zu wissen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mich spornt es an, hier in dieser Welt, mich nicht zu stark leiden zu lassen von Menschenfurcht, von Angst, von anderen Dingen, sondern wirklich zu sagen, Jesus, du bist es und du bist der Einzige und dir will ich die Ehre geben. Ich will hinstehen, ich will die Menschen lieben, ich will demütig sein. Aber ich will immer wieder ganz bewusst auch Jesus Christus mit Namen sagen und benennen, weil er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und Jesus sagt, niemand kommt zum Vater, zu Gott dem Vater, denn durch mich. Vater, wir danken dir sehr für Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort, Herr Jesus, wir danken dir für deine Liebe. Und Herr Jesus, hilf uns bitte als Einzelpersonen, aber auch als Gemeinde nicht wegzugehen vom echten, lebendigen, biblischen Jesus und vom biblischen Evangelium. Du weißt, dass unser Herz oft in eine andere Richtung zieht, aber ich möchte dich bitten, dass du diese Gnade schenkst mit dem Heiligen Geist und durch dein Wort, dass wir hier bei Gospel Church wirklich gefestigt bleiben im biblischen Evangelium. Und Vater, wir bitten dich, so wie Timon schon gebetet hat, wir bitten dich, dass du es schenkst, dass auch über die nächsten Jahre und Jahrzehnte nicht nur Hunderte, sondern Tausende von Menschen auch durch den Dienst von Gospel Church, aber auch anderen bibeltreuen Gemeinden hier im Großraum München, auch deutschlandweit, auch in Europa. Vater, schenk dir doch, dass viele Menschen wirklich diesen Jesus Christus erkennen und lieben dürfen und dass seine grandiose Liebe wirklich sie bewegt, umtreibt und verändert. Und so schenk auch, dass dein Evangelium immer mehr hier unseren Alltag prägt. Vater, Montag bis Samstag, aber auch am Sonntag in der Gemeinde, dass Menschen spüren, hier sind Christen, die lieben Jesus, sie sind von ihm geliebt und sie verstehen auch, was das Evangelium ist und was das auch für eine Liebe freisetzt zueinander. Amen.